Eine Fahrt ins Grüne, nur mit dir allein, könnte es etwas Schöneres wohl sein. In der Limousine fahren wir zu zweit, mitten in die weite Welt hinein. Wir machen Halt, mein Kind, im Wald und gehen allein spazieren, um wie der Wind, mein Kind, geschwind dich weiter zu entführen. Tja, eine Fahrt ins Grüne, nur mit dir allein, könnte es etwas Schöneres wohl sein. Ins Grüne, nur mit dir allein, könnte es etwas Schöneres wohl sein. In der Limousine fahren wir zu zweit, mitten in die weite Welt hinein. Wir machen Halt, mein Kind, im Wald und gehen allein spazieren, um wieder Wind, mein Kind, geschwind dich weiter zu entführen. Ja, eine Fahrt ins Grüne, nur mit dir allein, könnte es etwas Schöneres wohl sein. Musik.